und hatte einen weißen Querstrich in der Mitte. Dann gab es einen Ausweg durch ein blaues Schild mit weißer Schrift, mit einem Pfeil in diese oder jene Richtung. Und so bin ich dann mit Umweg über die Freudenthalstraße hierher gekommen. Das geht ja auch. Ich glaube, manchmal kommt man in solche Situationen, wo man den Eindruck hat, irgendwie geht's hier gerade nicht weiter. Ihr kennt das vermutlich auch aus unterschiedlichsten Lebenslagen. Wir sind zu Hause in unserer Familie eine relativ fröhliche Lebensgemeinschaft. Und wir lassen uns nicht davon abhalten, dass unser Wasserschaden in unserem Haus noch nicht behoben ist und dass mein Sohn und seine Frau noch keine Wohnung haben. Die wohnen auch im Moment bei uns. Und dass meine Tochter, die vor 6 Wochen ein Baby gekriegt hat, im Moment ein bisschen mit Problemen kämpft und deshalb bei uns mal vorübergehend wohnt. Also unser Haus ist wieder gut gefüllt, wie es auch schon früher war. Für acht Personen haben wir gebaut und so viele Leute leben jetzt auch da wieder und unser Leben ist kunterbunt. Eigentlich hatten wir gedacht, wir wollten noch in Ruhestand gehen und das mal ein bisschen ruhiger haben. Aber so ist es eben. So ist es eben. Das Leben ist anders, als man sich das denkt. Ich lade euch ein, mit mir auf einen Bibeltext zu hören, der ganz weit zurück in die frühe Geschichte des Volkes Israel gehört und von daher jetzt einfach schon mehr als 2.500 Jahre alt ist. Ein Briefauszug, und zwar aus Kapitel 29 des Buches Jeremia, aus einem Brief, den der Prophet Jeremia an Menschen geschrieben hat, die sich in einer Lebenssituation vorfanden, die sie sich nicht aussuchen konnten. Sie haben das erlebt, was auch in unserer Zeit viele Menschen erleben. Sie wurden vertrieben. Sie wurden deportiert. Sie mussten in einem Land leben, das sie sich nicht ausgesucht hatten. Ich lese uns, was der Prophet Jeremia in Gottes Auftrag an diese Menschen schreibt. Der Prophet Jeremia, so heißt es im Vers 1 dieses Kapitels 29, schickte aus Jerusalem einen Brief an die Ältesten, die Priester, die Propheten und alle anderen, die den Angriff der Babylonier überlebt hatten und von Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt worden waren. Ich mache einen kleinen Sprung zu Vers 4, da beginnt der eigentliche Brief. Jeremia schrieb: So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt euch Gärten an und ernährt euch von den Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und soll nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie, denn wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Und ich lese noch weiter von Vers 11 bis 14a. Ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, dann will ich euch erhören. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen. Eine Lebenssituation, die sich keiner ausgesucht hat. Und in solchen Situationen, ich beobachte das, wenn ich mit Flüchtlingen im Kontakt bin, in solchen Situationen ist der Bezug zur Heimat enorm stark. In solchen Situationen sind die Gedanken oft rückwärts gerichtet. Man denkt über das nach, was man verloren hat, was einem hier nicht zur Verfügung steht, wo man gerade leben muss. Und man spürt sozusagen täglich, hier bin ich doch gar nicht zu Hause, was soll ich denn hier eigentlich, ich will hier weg. Und das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man unterwegs ist. Bin dankbar, vorhin klang das schon kurz an, in dem, was Claudius gesagt hatte, dass wir mit einem Bibelwort leben als Christen, das heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Auch als Christen wissen wir, dass unser Zuhause, so nett es aussehen mag, nur zeitbedingt unser Zuhause ist. Nur für eine Weile. Unser eigentliches Zuhause ist an anderer Stelle. Das unterstreichen wir als Christen immer wieder. Unser eigentliches Zuhause ist in der Ewigkeit bei Gott. Und nun gibt es Menschen, die sagen, ja, investiere hier nichts. Geh einfach deinen Weg, richte dich auf den Herrn aus, konzentriere dich auf das, was kommen wird, lass die Welt sein. Und ich empfinde, dass wir, wenn wir als Gemeinden in unserer Zeit leben, das so nicht tun dürfen. Und dieser Brief, knapp 2500 Jahre alt, dieser Brief verdeutlicht etwas davon, dass Gott noch eine andere Perspektive hat für unsere Platzanweisung hier in unserem Leben. Die Menschen, die diesen Brief damals von dem Propheten Jeremia empfangen haben, waren in einer Lebenssituation, die ihnen nicht gefallen hat. Sie hatten ihre Heimat verloren, sie waren deportiert worden, sie mussten leben, wo sie nicht leben wollten, sie waren weit weg von ihrem Zuhause, sie waren abgeschnitten sozusagen vom geistlichen Leben der jüdischen Gemeinde. Alles drängte darauf, wegzukommen von diesem Platz. Und Jeremia schreibt ihnen, baut euch Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten, legt Gärten an und ernährt euch von den Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Versteht ihr, das sind Bilder, das sind Begriffe, die darauf abzielen, da zu sein, wo man ist. Da zu sein, wo man ist. Und ich empfinde, das ist das Erste, worüber wir miteinander nachdenken müssen, wenn wir über dieses Thema, eine Gemeinde zu sein, die offen ist für andere, dann müssen wir zunächst einmal annehmen, was hier in diesem Wort steht. Lebt da, wo ihr seid. Lebt da, wo ihr seid. Seit 20 Jahren leben wir als Familie in Hannstedt. Hannstedt war für mich, als wir dorthin kamen, vor 20 Jahren nicht neu, aber ich habe da nicht gelebt. Meine Tante und mein Onkel lebten da. Aber ich habe da nicht gelebt. Ich kannte das Haus Nazareth schon, bevor es Jugendheim wurde, bevor es Freizeitheim wurde. Aber ich habe da nicht gelebt. Ich kannte manches. Jetzt merke ich, vor 20 Jahren leben wir in diesem Ort. Und er ist uns ein Stück zu Hause geworden. Wir haben damals als Familie, als wir dorthin kamen, neu gebaut, weil wir einfach überlegen mussten, wie wir mit der Anzahl der Personen klarkommen, denen wir als Familie unterwegs waren. Und wir hatten die Möglichkeit bekommen, dort zu bauen. Und wir haben gebaut in einem Gelände, in dem vorher Tannenbäume standen und anderes wuchs kreuz und quer. Jemand hatte eine größere Fläche verkauft. Und es wurde zu einem Neubaugebiet erschlossen. Und wir lebten mit vielen jungen Familien zusammen. Das war interessant. Das war für uns sehr interessant. Wir hatten ja auch zwei kleine Kinder dabei, neben den größeren, die noch zur Familie gehören. Und wir erlebten mit einmal, was das heißt, wenn so in einer solchen Neubausiedlung Leute ankommen, da gab es einige, die haben schon immer in Hannstedt gewohnt, aber es gab andere, die sind extra nach Hannstedt gezogen und sie mussten sich arrangieren mit der neuen Situation. Und sie waren, und das war für uns interessant, sie waren auch gewillt, die anderen kennenzulernen. Auch inzwischen denkt man immer, kennst du den eigentlich? Hast du noch gar nicht gesehen hier. Also nach so einigen Jahren, dann sortiert sich das auch, wer mit wem mehr Kontakt hat oder nicht. Aber wir haben gemerkt, was das ausmachte, für uns als Familie in eine Umgebung zu kommen, in der es noch mehr Menschen gab, die auch überlegen mussten, wie knüpfen wir die Kontakte zu den Menschen hier. Wurde mir zu einem Bild für die Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung, auch als christliche Gemeinde, lebt da, wo ihr seid. Bei den Menschen, in deren Umgebung euer Zuhause ist. Ich habe an dieser Stelle gedacht, man muss das mal kurz überlegen. Kennt ihr eure Nachbarn? Hier? Ihr seid ja auch Zugezogene, auch wenn die Gemeinde schon etliche Jahre hier ist. Aber drumherum gibt es Menschen, die schon viel länger da wohnen. Und jeder, der noch nicht so lange da ist, wie die, die schon länger hier wohnen, der ist neu. Aber kennt ihr eure Nachbarn schon? Baut Häuser, legt Gärten an, heiratet. Drei Stichworte an dieser Stelle, die davon sprechen, wie wichtig es ist, dass wir in unserer Umgebung leben mit den Menschen, die auch da sind. Ich will euch sagen, warum. Christen sind so etwas wie Brückenköpfe für das Reich Gottes. Christen sind Leute, die Gott hier oder da platziert in seiner Welt, damit durch sie etwas aufleuchtet von der Wirklichkeit Gottes in dieser Welt. Und ich glaube, dass auch die Platzanweisungen, die wir persönlich bekommen haben von Gott, auch wenn wir da vielleicht gar nicht hin wollten ursprünglich, von Gott benutzt werden, damit wir in unserer Umgebung solche Brückenköpfe für Gott sein können. Ich möchte das einmal deutlich machen mit einem Bild des Neuen Testamentes, das mir das ein Stück erklärt. Jeder Theologe musste in der damaligen Zeit des Neuen Testamentes einen handwerklichen Beruf haben. Paulus war einer dieser Theologen. Sein Beruf war der Beruf eines Zeltmachers oder eines Segelmachers. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte angucken, dann fällt an der Stelle auf, dass Paulus in seinem Beruf gearbeitet hat und das sozusagen das Feld war, in dem er mit Menschen in Beziehung gekommen ist. Und daraus haben sich Dinge ergeben, die etwas mit dem Bau des Reiches Gottes, mit der Gründung von Gemeinden, mit dem Leben in dieser Welt zu tun haben. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, solche Zusammenhänge zu beobachten. Wir haben als Gemeinde vielleicht ein Haus, in dem wir leben und uns als Gemeinde treffen. Aber wie leben wir vernetzt mit unserer Umgebung? Das ist der Punkt, um den es heute Morgen hier geht. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, als wir in Hamburg-Lockstedt ein neues Gemeindehaus gebaut haben, gab es eine interessante Diskussion, nämlich die Diskussion um die Frage, sollen die Fenster in unserem Gemeindesaal klar sein, so wie das Glas hier an den Fenstern ist, oder sollen sie sozusagen nicht so gut durchsichtig sein? Altdeutsch K war dann die Form des Glases, was wir benutzt haben. Ein bisschen schlierenhaft, so dass man nicht ganz klar sehen kann, aber man kann wenigstens durchgucken. War eine interessante Diskussion. Ich würde heute sagen immer, solche Fenster brauchen wir. Wir sollen rausgucken können und die Leute sollen auch reingucken können. Aber ich weiß natürlich auch, kenne natürlich auch die Gedanken, die mit dem Thema Glasbaukunst zu tun haben und Darstellung von Bildern und. Da gibt's ja ganz vieles, über das man sich auch unterhalten kann. Aber der Punkt, um den es geht, aus meiner Sicht ist immer, wir sollen leben sichtbar für die Welt und wir sollen im Blick haben, was um uns herum passiert. Wir brauchen Fenster nach außen, damit wir wahrnehmen, was um uns herum los ist und auch den Menschen eine Möglichkeit geben, uns wahrzunehmen. Und an der Stelle steht bei mir in den Notizen Vorbild Jesu. Gott kam in diese Welt als sein Kind. Zu denselben Rahmenbedingungen, zu denen jeder in diese Welt kam. Warum? Gott hat sich sichtbar gemacht. In dieser Welt, damit wir verstehen, dass er mit uns etwas zu tun haben möchte. Damit wir verstehen, was er mit uns zu tun haben möchte. Er bietet sich uns an, dass unser Leben durch ihn diesen Horizont der Ewigkeit bekommt. Gott hat sich sichtbar gemacht. Also, das ist dieser erste Gedanke, lebt da, wo ihr seid. Und das ist, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Es ist nicht egal, was um uns herum passiert. Wir haben oft keine Ahnung, was das ausmacht, wenn wir in einer Beziehung zu den Menschen um uns herum leben. Manchmal greift das erst viel, viel später. Ich erinnere mich daran, dass ich in Hannstedt eine Frau kennengelernt hatte, die ein Angebot für viele ältere Menschen gemacht hatte und dadurch in diesem Ort sehr bekannt war. Sie zog in die Nähe des Gebietes, wo unser Gemeindehaus neu gebaut wurde, in den Mitte der, also 2015 haben wir da ja gebaut. Und wir haben uns häufiger getroffen und dann starb ihr Mann. Und da kam sie zu mir und sagte, Bernd, könnte die Trauerfeier in eurer Kirche sein? Oh, wir haben kurz drüber gesprochen im Leitungskreis und haben dann gesagt, ja, kann sein, kann sein. Interessant war, der Mann, der zu beerdigen war, der war nie in unserer Kirche, in unserem Gemeindehaus gewesen. Ich hatte ihn ein paar Mal gesehen, ich hatte selbst gar keinen Kontakt, ich kannte seine Frau. Aber ihn hatte ich so nicht weiter kennengelernt. Aber er wusste sehr genau über uns Bescheid. Er wohnte in der Nähe und hatte von seinem Balkon aus immer beobachten können, wie unser Kirchengebäude entstand. Er hatte irgendwie auf seine Art und Weise eine Beziehung dazu entwickelt. Und es war der Wunsch der Familie gewesen, dass die Trauerfeier bei uns sein kann. Er war kein Kirchenmitglied. Und dann haben wir eine Trauerfeier gestaltet für diesen Mann. Und unser Gemeindesaal war mit über 200 Besuchern aus dem Ort gefüllt. Es waren nur wenige Leute aus unserer Gemeinde da, weil es gab gar nicht sehr viele Leute aus unserer Gemeinde, die diese Frau oder die den Mann kannten. Aber die vielen Menschen aus dem Ort kannten diese Frau und diesen Mann. Und mit einmal haben wir verstanden, dass Gott etwas eingefädelt hat. Uns eine Möglichkeit gegeben hat, mit den Menschen unserer Umgebung in Beziehung zu treten. Aus meiner Sicht war das eine Schlüsselerfahrung. Und sie hat Folgen. Sie hat Folgen für das Gespräch mit den Menschen in unserem Ort. Ich bin heute total dankbar, dass das möglich geworden war. Und ich sehe, dass das kein Zufall war, sondern dass das etwas mit Gott zu tun hatte, der seine Finger im Spiel hatte an dieser Stelle und dass es etwas damit zu tun hatte, dass wir vor etlichen Jahren angefangen haben, in unserer Gemeinde darum zu beten, dass Gott uns doch zeigen möge, wie er uns in diesem Ort gebrauchen will, als christliche Gemeinde. Wir haben versucht, Beziehungen aufzubauen. Ein Mann aus unserer Gemeinde hat regelmäßig kleine Informationsschriften verteilt in der Umgebung. Da ist manches neu gebaut worden. Er ist immer wieder hingegangen, hat Leute eingeladen, dieses Gesprächskontakt aufgenommen und ist so zu einem Stück Gesicht auch für unsere Gemeinde in der Umgebung geworden. Die Menschen haben verstanden, wir wollen gerne hier mit ihnen unterwegs sein und mit ihnen leben. Heute Morgen beginnt in dem Gemeindezentrum der Freien Evangelischen Gemeinde in Hanstedt wieder ein Deutschkurs der Volkshochschule. Also ob er jetzt wirklich stattfindet, weiß ich nicht. Ich stecke im Moment nicht im Leitungskreis mit drin. Insofern weiß ich nicht genau, wie nach den neuen Bedingungen das tatsächlich möglich ist. Aber so ist es eingefädelt worden. Wir sind ein Stück Teil dieses Ortes geworden, nach und nach. Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt, um den es geht, wenn wir über dieses Stichwort offene Gemeinde zu sein nachdenken. Ich lese uns noch ein kleines Stück weiter in diesem Text. Bemüht euch um das Wohl dieser Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie, wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Vers 7. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. In der ersten Hälfte der, oder in den ersten, so nach 5, 6 Jahren im neuen Jahrhundert haben wir angefangen zu beten in der Gemeinde, dass Gott uns doch zeigen möge, was unsere Aufgabe als Gemeinde sein könnte. Und wir haben uns in der Zeit mit einer Gruppe getroffen, die wir danach gefragt haben. Wir haben sie eingeladen, sie haben uns ein bisschen etwas gesagt über diese Themen und wir haben sie gefragt, was ist euer Eindruck, wenn ihr uns als Gemeinde seht, was unsere Aufgabe in diesem Ort sein sollte? Und an einem Wochenende waren mehrere Mitarbeiter aus diesem Team da und haben mit uns gesprochen, haben einige Vorträge gehalten, wir haben uns zu Gebetszeiten getroffen und sie waren unterwegs in unserem Ort und haben sich umgeguckt. Und am Ende dieser Zeit stand eine Begegnung mit dem Leitungskreis unserer Gemeinde und dabei haben uns diese Freunde gesagt, wir haben den Eindruck, dass ihr als Gemeinde nachdenken solltet, ob in welcher Weise ihr euch im sozialen Bereich engagieren könntet. Wenn wir uns angucken, wie viele Menschen aus eurer Gemeinde tätig sind als Krankenschwestern, als Pfleger in sozialen Diensten, wenn wir sehen, wie ihr hier mit dem Ort vernetzt seid, dann haben wir den Eindruck, da könnte eine Aufgabe sein, die Gott euch gibt. Und wir haben das versucht aufzunehmen, diesen Gedanken, haben das einfach ein Stück weiter gedacht, entwickelt. Wir haben uns dann ein paar Jahre später nochmal mit diesen Leuten getroffen und das hat sich vertieft, unser Eindruck. Und wenn wir heute angucken, wie Gemeinde in Hanstedt lebt mit dem Ort, dann haben wir den Eindruck, genau in diese Richtung hat sich das entwickelt. Genau so hat sich das entwickelt. Wir sind dankbar dafür. Was ist der Ansatz, was ist der eigentliche Gedanke dabei? Das, was hier steht, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch führen ließ. Bemüht euch um das Wohl dieser Stadt. Ich glaube, dass eine Gemeinde, die offen sein will für ihre Umgebung, und ich glaube, das müssen wir tun, sie muss danach fragen, was ist in unserem Ort eigentlich los? Was ist hier los? Was brauchen die Menschen? Was sind die Themen, die die Menschen bewegen? Was ist das, was hier eigentlich gelebt wird, wo die Fragen sitzen? Um herauszufinden, was ist die Aufgabe, die wir haben und die wir leisten können an dieser Stelle? Wir haben in diesem Zusammenhang auch Gespräche mit Politikern in unserem Ort geführt. Und wir haben uns mit dem Bürgermeister getroffen oder mit Leuten aus dem Rat und haben sie gefragt, was denkt ihr, was kann unsere Aufgabe als Gemeinde sein, hier im Ort? Und aus diesen Gesprächen hat sich ergeben, was wir einfach kennengelernt haben, was wir einfach erkannt haben, und es ist eingeflossen in unsere Arbeit als Freie Evangelische Gemeinde. Und es kamen Dinge zusammen, die wir auch nicht vorher gesteuert haben. Manche von euch kennen Siegfried und Elisabeth Drath. Ein Ehepaar, das sich sehr stark engagiert in unterschiedlichen Bereichen. Elisabeth Drath sitzt praktisch seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Und Siegfried, ihr Mann, kümmert sich um sie. Und sie leben jetzt gerade wieder in Hannstedt. Das ist auch bedingt durch die Pandemie. Aber sie sind sonst eigentlich immer die meiste Zeit im Jahr in Chile tätig. Sie arbeiten dort an einem theologischen Seminar als Lehrer für Englisch und für Deutsch. Und sie unterrichten Menschen dort. Aber sie sind Menschen, die in ganz starker Weise einen Blick haben für andere in ihrer Umgebung. Und als die Flüchtlingswelle kam, da waren sie gerade in Deutschland. Und sie haben gesagt, wir müssen irgendwas tun. Wir öffnen, können wir nicht unser Gemeindehaus öffnen für Deutschunterricht? Und sie haben diesen Deutschunterricht durchgeführt. Und sie sind extra länger in Deutschland geblieben in der Zeit, um diese Dinge machen zu können. Und mit einmal haben wir erlebt, dass dieses Ehepaar dafür gesorgt hat, durch ihren Dienst, dass unser Gemeindezentrum für viele Flüchtlinge ein Anlaufpunkt in Hannstedt wurde. Und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen vertraut wurden mit dem, was in diesem Haus geschah. Und auch Gäste in den Gottesdiensten wurden. So hat sich etwas ergeben. Und als dann einige Jahre später die ersten Mitglied in der Gemeinde wurden oder sich taufen ließen, das war für uns eine große Freude. Und wir haben gemerkt, wie Gott etwas, einfach diese Bereitschaft dieses Ehepaares, natürlich auch der Gemeinde insgesamt, benutzt hat, um etwas in diesem Ort zu tun, als ein Zeichen des Glaubens und als ein Zeichen des Reiches Gottes. Offene Gemeinde sein. Wissen, was gebraucht wird. Wissen, wo die Probleme sitzen, die Ohren aufmachen. Vor 3 Jahren kam ein älteres Ehepaar nach Hannstedt. Die sind nach Hannstedt gezogen und sie kamen zu uns in die Gemeinde. Und nach ganz kurzer Zeit fragte der Mann von diesem Ehepaar, kann ich irgendwo mitarbeiten? Welche Aufgabe könnte es für mich geben? Wir haben ein bisschen überlegt und er ist jemand, der immer interessiert ist, auch für das, was politisch so läuft. Seit diesem Jahr ist er einer der Mitglieder des Seniorenbeirats, ein politisches Gremium in unserem Ort, das sich besonders mit den Belangen älterer Menschen auseinandersetzt. Er ist gewählt worden in diese Aufgabe von den älteren Bürgern in Hannstedt. Und ich finde das total klasse, weil er in seinem Herzen und in seinem Leben ganz klar als Christ erkannt wird, aber gleichzeitig auch einer ist, der mit einem offenen Herzen lebt für die Menschen unserer Umgebung. Ich nenne das einfach als ein Beispiel dafür. Sucht das, was nötig ist in dieser Stadt. Ja, eben achtet auf das Wohl dieser Stadt. Und da steht ein zweites da noch. Und betet für sie zum Herrn. Ich möchte mal fragen, gehört das zu eurem Alltag, dass ihr betet für Schneverding? Dass ihr betet für die Menschen hier in eurer Umgebung? Manchmal kommt das bei uns vor und manchmal auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht immer präsent. Aber ich möchte diesen Bibeltext heute Morgen einfach nehmen und euch das neu in Erinnerung rufen. Es geht nicht nur darum zu wissen, was los ist und was gebraucht wird, sondern das auch in eine Beziehung zu Gott zu stellen. Für die Menschen unserer Umgebung zu beten. Ich glaube, da gibt es noch ein Stück Lernbedarf. Und dann geht dieser Text so weiter. Denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Wir sind total dankbar, dass wir als der erste Samtgemeindebürgermeister in Hannstedt berufen wurde, ein Mann berufen wurde, der durch das Zeugnis seiner Frau zum Glauben an Jesus gekommen ist. Er hatte einige Jahre in Hannstedt schon gearbeitet im Rathaus. Er war Mitarbeiter gewesen für das Sozialamt. Und dann wurde er berufen, die Aufgabe des Samtgemeindebürgermeisters zu übernehmen. Und dieser Mann hat dann, weil er Christ war, angefangen, Kontakt aufzunehmen mit anderen Bürgermeistern, die Christen sind in Deutschland. Und es gab eine Gruppe von Leuten, die sich regelmäßig getroffen haben, um miteinander zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das bedeutete für unseren Ort Hannstedt, dass hier mit einmal ein Mann in der Politik an führender Stelle saß, der nicht kritisch den Christen gegenüberstand, sondern offen war für das, was die Christen in diesem Ort eingebracht haben. Es hat unser Miteinanderleben der Kirchen und der Politik verändert. Wir sind dankbar dafür, dass Gott uns das hat erleben lassen. Und wir sind gespannt, was sich daraus ergibt. Das verstehe ich so, dieses Wort. Ich erzähle jetzt einfach ein Stück von unserem Erleben in Hannstedt. Und ich tue das nicht, weil ich denke, oh, was haben wir das klasse gemacht. Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern einfach, um zu sagen, das, was hier stimmt, was hier in Gottes Wort steht, ist eine Wahrheit, die wir erleben können. In unserem Alltag und in unserem Miteinander. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Betet für sie. Wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Einen Blick öffnen für das, was um uns herum passiert und was da nötig ist, das wollen wir tun und das sollen wir tun. Und ich möchte noch ein drittes ansprechen, was hier auch in diesem Text unterstrichen wird. Ich lese einfach nochmal diesen Abschnitt von Vers 11 an. Ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, dann will ich euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Wisst ihr, unser Leben mit Jesus, unser Leben mit Gott in einer Beziehung zu ihm hat seine Auswirkung. Und wir wollen darauf achten, dass wir uns auf ihn ausrichten. Ich bin dankbar für den Bibeltext, den wir gelesen haben als Lesung vorhin, wo das deutlich steht, dass unsere Ausrichtung auf Jesus so nötig ist. Wir brauchen das. Wir brauchen das, weil das, was wir tun können und tun sollen, das kann nur von Gott herkommen. Woher denn sonst? Eigener Betrieb ist nicht das, was uns eigentlich hilft und was der Gemeinde wirklich hilft, sondern was wir brauchen, ist, dass Gott uns unseren Blick lenkt auf die Dinge, die anliegen und dass er die Türen öffnet. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann merkt ihr, wie Gott für das Entstehen christlicher Gemeinden im Mittelmeerraum immer und immer wieder Türen geöffnet hat, oft auf eine ganz eigene Weise. Ganz oft aber, und das können wir sehen an den Namen, die dort immer wieder genannt werden, durch Menschen, die er da angesprochen hat, die dann aufgrund ihres Lebensweges woanders hinkommen und die er dann dort gebraucht hat. Versteht ihr? Und wenn man dann sieht, wie der Apostel Paulus etwa solchen Menschen begegnet ist und mit einmal Mitarbeiter zur Verfügung hatte, um sie hier oder da einzusetzen und zu gebrauchen, Brückenköpfe des Reiches Gottes, damit sein Reich gebaut wird. Das ist mir das, was mir für heute Morgen hier wichtig ist. Er verspricht uns Zukunft. Er gibt uns Hoffnung. Er lässt sich finden, wenn wir uns aufmachen, wenn wir ihn suchen. Und er ist der, der seinen Frieden in unsere Herzen gibt. Wir leben in einer Zeit, ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, wir leben in einer Zeit, in der es äußerlich gesehen gerade ziemlich schwierig ist. Wie viele Menschen stehen erneut vor der Frage, wie sollen wir denn wirtschaftlich überhaupt klarkommen? Da geht ganz viel Angst, ist unterwegs in unserer Zeit. Wenn wir als Menschen, die Jesus Christus kennen, Empfänger seines Friedens sind, ist das das, was wir weitergeben können in unserer Umgebung. Ist das, was wir hinaustragen können zu den Menschen, die neben uns leben. Und diese Welt braucht das. Diese Welt braucht das. Und du bist vielleicht gerade deshalb an dem Platz, an dem du im Moment bist, weil Gott dich dort gebrauchen möchte. In diesem Sinne müssen wir und sollen wir eine offene Gemeinde sein. Dass wir im Blick haben, was um uns herum geschieht. Gott möchte uns gebrauchen. Wenn ihr mich sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Ich glaube, dass der erste Schlüssel an dieser Stelle das Gebet ist. Und ich glaube, dass das Gebet ein Ausdruck dafür ist, dass wir uns Gott zuwenden. Und ein zweiter Schlüssel wird sein, dass Gott uns Erfahrungen schenkt seines Führens. Und wir brauchen einfach einen Blick dafür. Und wir brauchen ein offenes Herz dafür. Dass Gott euch das gibt, uns das gibt. Darum wollen wir immer wieder beten. Amen. Ich möchte das jetzt mit uns tun. Herr unser Gott, du kennst uns und wir sehen in deinem Wort, dass diese Berichte über dieses Geschehen, was schon so viele Jahre zurückliegt, uns doch zeigt, was heute nötig ist. Wir beten darum, dass du uns unser Herz ausrichtest auf dich. Wir beten darum, dass du unsere Augen öffnest für Menschen um uns herum und dass du uns zeigst, wie wir an dem Platz leben sollen, den du uns gegeben hast. Es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Es ist kein Zufall, dass wir dies oder jenes tun. Das, was wir vielleicht gelernt haben, wo wir arbeiten, wo wir sind, es hat etwas mit deinem Fügen zu tun. Und wir bitten dich, dass du uns leitest durch deinen Geist. Und dass du uns gebrauchst als deine Leute in dieser Welt. Denn du willst dein Reich bauen in dieser Welt und du baust es auch. Du möchtest aber uns gebrauchen, uns mit da hineinnehmen. Und so lass du uns eine Gemeinde sein, die ein Werkzeug ist für dich. Danke dafür. Wir befehlen uns dir an. Amen.